Die Delegationen und Delegierten der Zuteidologie-Studien Organisationen, die sich anlässlich des 68. Gründungstages der DEVJK hierzulande aufhalten, besichtigten am 7. September die Waisenheim-Oberschule Pyongyang. Sie verneigten sich vor dem Kunstwerk, auf dem Genosse Kim Il-sung und Kim Jong-il mit den Schulkindern zusammen sind. An demselben Tag besuchten sie den Palast der Wissenschaft und Technologie.